Erst nachdem Gott zu Mose gesprochen hatte, sagte er, dass er noch eine letzte Plage über den Pharao und die Ägypter bringen würde. Danach würde der Pharao die Israeliten gehen lassen und sie sogar aus dem Land treiben. 2. Mose sollte den Israeliten sagen, dass jeder Mann und jede Frau von seinen oder ihren ägyptischen Nachbarn silberne und goldene Gegenstände erbitten sollte. 3. Gott sorgte dafür, dass die Israeliten bei den Ägyptern angesehen waren. Auch Mose selbst wurde in Ägypten von den Beamten und dem Volk des Pharao sehr geschätzt. 4. Dann sagte Mose, so spricht der Herr, um Mitternacht werde ich durch ganz Ägypten gehen. 5. Dann wird jeder erstgeborene Sohn in Ägypten sterben, vom ältesten Sohn des Pharao, der auf dem Thron sitzt, bis zum ältesten Sohn der Sklavin, die an der Mühle arbeitet. Auch alle erstgeborenen Tiere werden sterben. 6. In ganz Ägypten wird es ein großes Klagen geben, wie es noch nie zuvor war und auch nie wieder sein wird. 7. Aber bei den Israeliten wird kein Hund bellen, weder gegen Menschen noch gegen Tiere, damit ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied zwischen den Ägyptern und den Israeliten macht. 8. Dann werden alle deine Beamten zu mir kommen, sich vor mir verbeugen und mich bitten, geh weg mit all deinen Leuten. Danach werde ich gehen. Danach verließ Mose den Pharao sehr zornig. 9. Der Herr hatte Mose aber gesagt, der Pharao wird euch nicht gehorchen, damit ich noch viele Wunder in Ägypten tun kann. 10. Mose und Aaron führten alle diese Wunder vor dem Pharao aus. Doch der Herr machte den Pharao stur, so dass er die Israeliten nicht aus seinem Land ziehen ließ.